ihr Lieben. Also ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was wir am Sonntag beim Schuur gemacht haben. Und zwar haben wir uns mit rabbinischen Satzungen beschäftigt, was Schabbatverbote betrifft. Ja. Wir haben halt davor uns damit beschäftigt, was ist von der Tora aus verboten. Und jetzt haben wir halt angefangen, wie leiten sich aus diesem Tora-Verbot die rabbinischen Satzungen ab. Ja. Wenn man sich das mal anguckt, also alles ist logisch. Ne? Wir haben halt 39 Melachot, die halt eine bestimmte Reihenfolge haben. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Wenn man sich jetzt mal anhört, wie die anfangen, ich werde euch die mal vorlesen. Und zwar geht es los mit Pflügen, Säen, Ernten, Garnbinden, Dreschen, Auslesen, Sieben, ja, Mahlen, Kneten und Backen und so weiter und so fort. Also, wenn man sich das mal die ersten Melachot so durchliest, das sind jetzt elf, die ich jetzt die ich aufgelistet habe, sind wir bei der Landwirtschaft. Ja? Also, es geht halt los mit dem Pflügen, du bereitest das Feld vor, säst die Samen, dann erntest du die Pflanzen, ja, dann musst du was zusammenbinden, dann wird das gedrescht und zum Schluss endet es halt bei dir im Backofen. Ja? So, die Frage ist, wie kommen unsere Weisen dazu, das so aufzulisten, beziehungsweise woher haben sie überhaupt diese Autorität, dass sie das dürfen? Ja? Das finden wir in der Tora. Und zwar im dritten Buch Moshe, im Abschnitt Acharei Maus. Kleiner Hinweis, Acharei Maus lesen wir jedes Jahr zu Yom Kippur. Und da finden wir in Maftir, im letzten Abschnitt von der Tora, also aus diesem Wochenabschnitt finden wir im, kann ich euch sagen, das ist der 30. Vers, finden wir folgenden Wortlaut. Die Tora sagt uns, Ushmachtem es Mishmachti. Ja. Zu Deutsch, beachtet meine Vorschrift. Ja. Daraus ist gegeben, dass unsere Weisen eine gewisse Autorität haben, bestimmte Prinzipien für uns festzulegen. Ja. Was unsere Weisen gemacht haben, wofür sie die Autorität gekriegt haben, ist, dass sie uns einen Zaun um die Gesetze der Tora gebastelt haben. Das muss man sich wie folgt vorstellen. Seraph hat das so erklärt, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Es gibt eine andere Erklärung noch, kann ich auch noch kurz sagen. Aber erstmal, was Seraph gesagt hat, ist das Beispiel, man geht in den Zoo und man geht zum Raubtiergehege. Ja? Und nun ist es meistens so, dass das Raubtiergehege, bevor man überhaupt zu dem Raubtier kommt, dass da noch so ein Vorzaun ist. Wofür? Ganz einfach. Falls es passiert, dass man stolpert, dass man nicht direkt im Maul von dem Raubtier landet, sondern halt, dass dieser Zaun Schutz bietet davor, dass man nicht irgendwie Rasschalom, dass man irgendwie verletzt wird. Ja? Es gibt noch eine andere Erklärung, dass man sagt, dass die Tora, die Gesetze bzw. die Verbote verglichen werden wie Feuer. Ja? Und während die Gesetze der Rabbonim werden verglichen mit heißem Wasser. Also, ja, man verbrennt sich bei beiden, allerdings ist halt, wenn man Gesetze von der Tora bricht, ist das halt strenger, das ist noch drastischer, als wenn man jetzt irgendwelche Gesetze von Rabbonim verletzt. So. Die Gesetze der Rabbonim, die entstanden aus drei verschiedenen Prinzipien. Ja? Ich werde die gleich aufzählen, also sozusagen, man kann das auch anders sagen, nicht Prinzipien, sondern aus verschiedenen Motiven. Ja? So, fangen wir mal an. Also es gibt halt drei verschiedene Prinzipien. Ich werde jetzt jedes einzelne Prinzip nennen und dann auch gleichzeitig ein Beispiel bringen. Wieso, weshalb, warum, was damit gemeint ist. Also das erste Prinzip, es gibt Tätigkeiten, die dem Verbot aus der Tora ähnlich sind. So, da haben wir folgendes Beispiel. Früchte auspressen am Schabbos. Ja? Das kommt der Melacha dreschen gleich. Also es ist eine Unterordnung davon. So, und jetzt gibt es ein Verbot von der Tora aus. Mila wird sich dran erinnern, ich habe dir das schon mal erzählt. Es ist verboten, am Schabbos Oliven und Trauben auszupressen von der Tora aus. Ja? Also man darf das nicht irgendwie auspressen und man soll es auch nicht kleinschneiden, möglichst. So, weil diese Früchte halt gesegnet sind von Hashem, dass sie viel Flüssigkeit haben. Und daher ist es, und es steht halt direkt in der Tora geschrieben, du sollst diese Früchte nicht auspressen am Schabbos, weil sie ihre Flüssigkeit leicht abgeben. So. Die Rabbiner haben, um dieses Verbot nicht zu übertreten, weil sie Angst haben, wenn sie andere Früchte erlauben, dass die Juden das vergessen, dass es bei diesen zwei Früchten, also bei Oliven und Trauben, dass es Dindoraisa ist, also von der Tora aus verboten ist, das auszupressen, dass die Leute das vergessen und aus Versehen das Verbot der Tora überschreiten. Was haben unsere Rabbiner damit, also dadurch jetzt gemacht? Sie haben rabbinisch verboten, generell Beeren und Granatäpfel auszupressen. Ja? Also man darf diese Früchte, Beeren und Granatäpfel am Schabbos nicht auspressen. So, es gibt allerdings auch Ausnahmen, ja, was man ja auspressen darf, weil es einfach nicht üblich ist, diese auszupressen. Das wären ein Beispiel Gurken, Kartoffeln, Radieschen, also Gemüse, ja, was man nicht gewohnt, also was überhaupt nicht eigentlich dazu irgendwie ausgesehen ist, dass man das auspresst. Es gibt Leute, die machen das. Aber wir machen das nicht. So, also das ist erlaubt. Ja, Gurken, Kartoffeln, Gemüse darfst du alles auspressen. Beeren und Granatäpfel und halt Oliven und Trauben nicht. So, das zweite Prinzip, ja, sind Tätigkeiten, die grundsätzlich erlaubt sind. Aber wenn sie erlaubt wären, könnten sie zu einem Verbot führen. Ja? So, da habe ich jetzt folgendes Beispiel darauf genannt. Zwar, dass man am Schabbos auf die Idee kommt, reiten zu gehen auf ein Tier, aber ohne eine Peitsche. So, und es ist nun mal so, dass man normalerweise beim Reiten eine Peitsche benutzt, also als Führung, ja. Und man könnte vergessen, dass es halt verboten ist und man geht hin und reißt einen Zweig aus. Ja. Also früher hat man halt einen Zweig benutzt als Peitsche, heute benutzt man ja was anderes, irgendwelches Leder oder keine Ahnung was. Zu früheren Zeiten hat man einen Zweig ausgerissen. Ja. So, man könnte vergessen, dass Schabbos ist und einen Zweig ausreißen, was natürlich verboten ist. So, das dritte Prinzip. Das sind Tätigkeiten, die die Atmosphäre des Schabbos verletzen können. Ja? Bekanntestes Beispiel, auch aktuellstes Beispiel. Man könnte ein Nicht-Juden direkt beauftragen, eine Melchafe einzutätigen. Ja? Es ist nicht verboten. Also, Beispiel, bekanntes Beispiel, Licht geht aus und man darf ja selber das Licht nicht einschalten. Und was man meistens ja macht, ist irgendwie, dass man, also in Israel ist, kommt das mal öfter vor, dass man einen Goy sich ranholt, der das Licht anschaltet. Ja. Und die Rabbonim haben verboten, dass man den Goy halt direkt Bescheid sagt, ja, mach mal Licht an. Also man darf das indirekt, darf man das tun. Direkt, nein. Weil es halt diese, man könnte es, als würde man es selber tun. Ne? Ist ja schön, nice to have, hole ich mir einen Goy ran und der erledigt das für mich. Nein, unsere Rabbonim haben das verboten, wir sollen das so nicht tun. Was haben wir hier noch Schönes? Also jetzt mal ein Beispiel noch für eine Melacha, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, Säen ist verboten. Also Säen von Samen ist in Doraisa, ja, das ist eine von den 39 Melachot, ja. Und damit geht alles umher, ja. Also alles, was sozusagen irgendwie mit Säen von Samen oder sich mit Pflanzen irgendwie zu tun hat, ist verboten. Also, Beispiel ist, dass man zum Beispiel Blumen ins Wasser stellt oder Samen ins Wasser stellt, weil das führt halt dazu, dass man aussät. Ja. Das ist den Doraisa. So. Und die Rabbonim haben jetzt hinzu noch verboten, als Beispiel, düngen und wässern. Ja. Das führt halt, dass die Pflanze wächst oder dass halt irgendwas, also dass halt irgendwie irgendwas passiert. Ja, also das geht halt Richtung Säen. Das hat was mit Pflanzenwachstum zu tun und deswegen ist es verboten. Ja. Gleiches Beispiel, was ähnlich ist, sagen wir mal, man hat eine Wohnung und in dieser Wohnung gibt es, was wir normalerweise so in Zimmern nur haben. Meistens haben wir das hoffentlich. Wir haben Pflanzen. Ja. So, nun habe ich ein Hauptzimmer und habe dort Pflanzen zu stehen und mache am frühen Morgen die Rollos hoch. So, da mache ich aber die Rollos hoch, weil ich Licht im Zimmer haben möchte. Ich mache das Licht hoch, weil ich möchte, dass meine Pflanzen schön Tageslicht bekommen. Anders verhält sich das, wenn ich ein Nebenzimmer habe, was ich nicht benutze, und dort Pflanzen zu stehen habe und dort die Rollos hochmache. Das heißt, ich habe direkt keinen Genuss davon. Meine Pflanzen haben das allerdings und das ist rabbinisch verboten. Also in einem Nebenzimmer Pflanzen zu stehen zu haben und dann die Rollos hochzumachen, ist verboten. Warum? Weil man hat direkt hat man selber keinen Genuss davon. Allerdings führt das zum Pflanzenwachstum und deswegen haben unsere Rabbonim das verboten. So weit, so fort. So, der Rabbiner hat jetzt darüber eine ganze Stunde referiert, hat auch nochmal ein paar Sachen wiederholt, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir sind jetzt schon fertig. Ich hoffe, das ist euch genug Info. Solltet ihr noch irgendwas wissen wollen, dann kann ich euch das dann auch noch sagen. Aber das war jetzt mal so alles, was wir im Schwur gemacht haben. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und ich hoffe, die Info hat euch was gebracht.